SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Im Rahmen unserer SWR-Lesereihe Klassiker der Moderne hören Sie Alles, was ich liebte von Aharon Appelfeld. Der Roman ist in der Übersetzung von Anne Birkenhauer 2002 im Rowohlt Verlag erschienen. Es liest Ernst Konarek in einer Produktion des SWR aus dem Jahr 2002. Vater und Mutter. Sie waren nicht glücklich miteinander. Sie stritten nicht, machten einander auch keine Vorwürfe, aber die Stille zu Hause war so eiskalt und starr, dass man sie schneiden konnte. Ab und zu stieg Vaters Kopf aus dieser Kälte auf, als wolle er schreien. Das sah aber nur so aus. Er wurde nicht laut. Auch ich lernte, das Schweigen nicht zu stören, und so saß ich auf dem Boden und spielte Domino. Vater arbeitet bis spät, und wenn er an die Wohnungstür kommt, ziehe ich meinen Mantel an und begleite ihn hinaus. Stundenlang streifen wir durch die Straßen und dann gehen wir in ein Café. Vater trinkt Kaffee, ich Kakao. In einem Café sitzen die Menschen anders als zu Hause. Hier reden sie laut und fließend. Bloß Vater verändert sich nicht. Manchmal kommt es mir vor, als schweige er unter Menschen nur noch mehr. Abends bringt er mich an die Haustür zurück. Ich erinnere mich, wie er mit mir auf dem Boden Domino spielte, wie er dann in die Küche ging, sich einen Tee kochte und eine Zigarette anzündete. Jetzt tritt er nicht mehr über die Schwelle. »Warum kommt Vater nicht herein?«, frage ich Mutter. Mutter zuckt mit den Schultern. Das ist ihre Antwort. Schwer zu sagen, ob es Wut oder Schmerz ist. Auch sie hat gelernt zu schweigen. Aber abends, bevor ich die Augen zumache, kehrt ihre Sprache zurück und sie setzt sich zu mir aufs Bett und liest mir vor oder erzählt. Ihre Stimme ist dann offen. Ihr Gesicht leuchtet, die Worte sprudeln aus ihrem Mund und ihre Nähe tut mir gut. Als ich 9 wurde, sagte mir Mutter, dass Vater nicht mehr mit uns zusammenwohne, mich aber ab und zu besuchen komme. Ich wusste nicht, was ich fragen sollte, und so hielt ich den Mund. Vater war groß und dünn, und auch wenn er auf dem Boden saß, war er größer als ich. Er hatte dann die Beine verschränkt und stützte sich hinten mit den Händen auf. Als Mutter das gesagt hatte, wusste ich, ab jetzt würden Vater und ich nicht mehr zu Hause spielen, sondern im Park. Dort war Vaters Schweigen wach. Er sagte ab und zu ein Wort oder einen Satz, mehr aber nicht. Wenn es nicht regnet, gehen wir am Fluss spazieren. Auch hier spricht er kaum. Auf meine Fragen antwortet er mit 1, 2 Wörtern. Unterwegs kommen wir an strohgedeckten Holzhäusern und Brunnen, aus denen kräftige Bäuerinnen tropfende Eimer heraufziehen, vorbei, an unbeaufsichtigten Tieren und vielen Holzkreuzen. Doch das Aufregendste sind die Kapellen. Sie stehen meist in der Nähe großer Bäume und fallen auf, weil sie so klein sind, als hätten Kinder sie gebaut. Beim Eintreten ziehen wir den Kopf ein. Wir werden von einer nicht sehr großen Ikone begrüßt, darunter ein Bord mit trockenen Blumen. Auf dem Boden steht eine Bank zum Knien. Die Ikone ist alt und rissig. Das Gesicht eines gequälten Menschen schaut uns an. In einer anderen Kapelle haben wir das Bild einer jungen Frau gesehen mit einem Kind auf dem Schoß. Ein Staunen lag auf ihrem runden Gesicht. Vater liebt Kapellen. Dort ist sein Blick ganz konzentriert und erwartungsvoll. Manchmal brennt in einer Kapelle ein ewiges Licht und wirft Schatten auf die Ikone. Die Spaziergänge mit Vater dauern, bis es dunkel wird. Am Wasser ist mir die Dunkelheit unheimlicher als unter Bäumen, vielleicht weil sie mir vorkommt wie ein atmendes Tier. Ich halte Vaters große Hand und besiege die Angst. An kalten Tagen zieht Mutter mir einen warmen Mantel an und setzt mir die Wollmütze auf. Dann gehe ich mit Vater in die Stadt. Hier sind die Straßen breit, Kastanienbäume überschatten das Trottoir und an jeder Ecke gibt es ein Café oder ein Stoffgeschäft. In den späten Nachmittagsstunden liegt auf den Eisenzäunen ein feuchtes Licht und in den Cafés steht Zigarettenrauch. Vater sitzt da und spielt mit einem Bekannten Schach. Die Finger des Mannes zittern, wenn er die Figuren bewegt. Erreicht das Spiel seinen Höhepunkt, summt Vater eine Melodie. So ein Schachspiel kann eine, sogar zwei Stunden dauern. Vater spielt und trinkt Kaffee. Ich bekomme heißen Kakao und Mohnkuchen. Vaters Finger sind lang, an den Spitzen vom Tabak gelb. Langsam zieht er die Figuren von einem Feld zum anderen und sagt, »Das war's. Immer mit der Ruhe. Hunde, die bellen, beißen nicht.« Leichter als mit anderen redet er mit sich selbst. Dann sprudeln ganze Sätze aus seinem Mund. Wenn er gewinnt, stimmt er kein Freudengeschrei an, sondern duckt sich und versucht, seinen Gegner zu besänftigen. Es ist schon dunkel, als wir nach Hause gehen. Die Straßen sind leer, nur hier und da läuft noch jemand mit einer glimmenden Zigarette im Mundwinkel. Wenn es kalt ist und ein Wind bläst, nimmt Vater mich auf den Arm. Dann kann ich einen Blick in die Vorgärten und in die Fenster werfen. Manchmal sehe ich ein Mädchen an einem Klavier, und obwohl niemand bei ihr sitzt, ist mir so, als höre ihr jemand zu. Vieles möchte ich Vater fragen. Ich weiß, er mag es nicht, wenn man ihn fragt, und deshalb beherrsche ich mich und schlucke die Worte runter. Manchmal landen wir auch in einer Wirtschaft. Vater trinkt ein oder zwei Gläschen, dann gehen wir schnell wieder hinaus, und doch habe ich bemerkt, dass es in der Wirtschaft anders zugeht als im Café. In der Wirtschaft sitzen die Bauern an langen Tischen und rauchen selbst gedrehte Zigaretten. Die Luft ist stickig von Qualm und Schnaps und Bier, und junge Mädchen servieren fröhlich die großen Krüge. Wenn ich nach Hause komme, fragt Mutter, »Wie war's?« Und ich antworte, »Ganz schön.« Ich kann mich kaum von den Bildern lösen, die ich gesehen habe. Die ganze Nacht über drängen sie sich in meinen Schlaf. Im Schlaf ist alles anders, bisweilen umgekehrt, sogar Vaters Schweigen. Manchmal sieht es aus, als ob er durchdreht. Er macht den Mund auf, ein Zorn packt ihn und er schlägt um sich. Die Leute flüchten, doch er ist schnell und holt sie ein, und erst als sie versprechen, ihm zu gehorchen, lässt er von ihnen ab. Vor Angst wache ich auf. Mutter wäscht mein Gesicht und nimmt mich zu sich ins Bett. Schwer schlafe ich wieder ein. Vater sehe ich einmal in der Woche. Wenn er auf Reisen ist oder zu tun hat, besucht er mich nicht. Sein Gesicht verschwimmt in meiner Erinnerung, und wenn er wiederkommt, denke ich, er sei ein anderer geworden. Dann kam der Sommer, und ich fuhr mit Mutter aufs Land. Zwischen den Feldern und kleinen Wäldern fließen dort Nebenarme des Prut. Mutter hatte im Dorf ein Haus am Wasser gemietet. Sie packte die Koffer aus und zog ihren grünen Hausmantel über. Ich stand am Fenster, schaute hinaus. Hier gab es nichts, was an Straßen erinnerte. Kinder, Schafe und Pferde trabten über abgeerntete Felder. Später brachte eine Bäuerin einen Korb mit Obst, Brot und Butter. Mutter gab ihr zwei Geldscheine dafür. Die Bäuerin faltete die Scheine, legte sie in ein Tuch und knotete es zusammen. Mutter fragte, ob sie in ihrem Garten auch Gemüse habe, und die Bäuerin lächelte und sagte, noch und noch. Dann versprach sie, uns etwas davon vorbeizubringen. Bald wurde es dunkel. Mutter schmierte mir eine Scheibe Brot und legte sie auf einen Porzellanteller. Das Brot war frisch, es schmeckte sehr gut, und mit jedem Bissen wuchs die Müdigkeit von der Reise. Ich versuchte, die Augen offen zu halten, trank Wasser, redete, doch die Erschöpfung war stärker. Im Schlaf spürte ich, wie Mutter mich ins Bett trug. Als ich aufwachte, stand die Sonne schon im Fenster. Mutter machte Frühstück und sagte, »Gleich gehen wir hinunter an den Bach.« Wir saßen am Tisch, sahen zu, wie das Sonnenlicht die beiden Zimmer des Hauses durchflutete, und blieben lange sitzen. So begannen unsere Ferien im Dorf. Wir stehen früh auf, essen eine Kleinigkeit und gehen an den Bach. Der ist nicht tief und fließt ruhig. Beim ersten Eintauchen ist es kalt. Sofort hüllen wir uns in Handtücher und hüpfen, um uns aufzuwärmen. Doch je höher die Sonne steigt, umso wärmer wird das Wasser und wieder tauche ich ein, immer wieder. Mutter schwimmt. Ihre Bewegungen im Wasser sind rhythmisch und geschmeidig. Ich habe Angst, wenn sie sich entfernt, und bin froh, wenn sie zu mir zurückkommt. »Mutter«, habe ich in meiner Aufregung gerufen. »Was ist?«, fragte sie und streckte die Arme nach mir aus. Ich rannte auf sie zu und umarmte ihre Beine. Alle paar Tage gehen wir noch ein Stück weiter, bis wir an den See kommen. Er liegt mitten im Wald. Sein Wasser ist schwarz. Mutter taucht unter und wieder auf, taucht immer wieder unter, und dann schließt sie mich in die Arme und trägt mich übers Wasser. Es ist ein angstvoller Genuss. Stundenlang sitzen wir in große Handtücher gewickelt im dichten Schatten, und erst als die Sonne untergeht, packen wir den Tornister und gehen zurück. Auf dem Heimweg begegnen wir manchmal einem Kalb oder einem Fohlen. Sie schauen uns einen Moment lang an, dann rennen sie um ihr Leben. Sonst regt sich nichts. Die Kleefelder sind abgeerntet und grau, die Wellchen sammeln sich zum nächtlichen Schlaf. Nachmittags liegt der Hof im Schatten. Mutter breitet eine Strohmatte aus, auf die wir uns setzen. Sie hat einen großen Käsekuchen gebacken und ihn mit Blaubeeren gedeckt. Den essen wir zur Hälfte und den Rest stellen wir in die Speisekammer. Die Speisen, die Mutter zubereitet, schmecken wunderbar. Ich esse und kann gar nicht mehr aufhören. Der Himmel glüht um diese Jahreszeit bis spät in die Nacht. Die Farbtöne wechseln, zum Schluss bleibt ein klares Grau mit kleinen flackernden Feuerresten. Dieser dünne Dämmer fesselt uns an die Strohmatte. Wir schauen und schauen und werden nicht müde. Manchmal stehen wir auf und gehen in die helle Nacht und kehren erst spät zurück. So vergehen die Tage. Wasser und Sonne hüllen uns ein, wir werden braun. Wären da nachts nicht die wiederkehrenden Albträume, gäbe es hier keinen Schmerz. Mutter sagt, Träume sind Schäume. Doch aus irgendeinem Grund glaube ich ihr nicht, obwohl ich mit eigenen Augen sehe, dass im Hof keine Ungeheuer schnauben. An einigen Tagen weckt mich die Sonne schon früh. Mutter schläft noch. Über ihrem Schlaf schwebt ein süßer Schleier, den möchte ich lüften, um ihr Gesicht aus der Nähe anzuschauen. Es ist verborgen hinter ihrem langen Haar, doch Mutters Kleider sehe ich. Sie liegen verstreut auf Stuhl und Kommode. Mutters Kleider sind leicht und schön anzufassen, besonders die Seidenstrümpfe, die sie vor der Reise gekauft hat. Ich schaue ihr gerne zu, wie sie das Bein ausstreckt und den Strumpf darüber zieht. Manchmal wacht sie auf, wenn ich sie anschaue, und fragt, »Was machst du, mein Lieber?« »Gar nichts«, sage ich dann und kann mir ein Lachen nicht verkneifen. Die Tage hier sind lang. Sie ziehen sich bis tief in die Nacht. Ohne die wenigen Wolken würde sich die Grenze zwischen Tag und Nacht verlieren. Dann und wann fährt ein Pferdewagen voller Kinder am Haus vorbei. Die Kinder schreien »Juden, Juden« und stören die Stille für einen Augenblick. Doch sonst hört man keine Menschenseele. Die Felder atmen leise. Man sieht, wie sich die Dunkelheit in Wellen über die Erde bewegt. Ab und zu packt mich eine Angst. Mir ist, als wäre ich allein am Wasser. Natürlich eine unbegründete Angst. Immer wenn ich Mutter rufe, kommt sogleich die Antwort, hier bin ich. Auch wenn ich nachts erschreckt aufwache, beugt sie sich über mich und sagt, ich bin hier. Diese Zauberworte wischen den Albtraum sofort weg. Doch kaum schließe ich die Augen, kehrt er zurück. Geister gibt es überall, sagt Mutter. Auch hier? Auch hier, leider. Man muss sie vertreiben. Das werden wir auch, verspricht Mutter. Von Geistern habe ich schon in der Stadt gehört, aber wie sie aussehen, begreife ich wohl erst hier. Geister sind klein, oder? Frage ich. Richtig. Und was machen sie? Sie sticheln. Mehr nicht? Meist sticheln sie nur. Jetzt meine ich, sie an den Zäunen gesehen zu haben. Die Tage sind hell, der Himmel ist wolkenlos. Jeden Tag gehen wir an den Bach, an dieselbe Stelle, als wollten wir sie immer besser kennenlernen. Mutter ist hier größer geworden, nur ich bin klein geblieben. Zwar habe ich schon keine Angst mehr vor dem Wasser, aber ich wage es noch nicht, mit dem Kopf unterzutauchen. Die uns noch verbleibende Zeit wird immer kürzer. Mutter zählt die Tage an den Fingern ab und sagt, wir haben noch eine Woche. Es ist nicht schön, dieses Zählen mit anzusehen. Ich möchte ihr sagen, Mutter, zähl doch nicht so. Aber ich beherrsche mich, damit sie nicht traurig wird. Bis es soweit ist, bleiben wir oft lange am See. Dort sind wir nackt oder wickeln uns in große Handtücher. Sonst ist kein Mensch in dieser finsteren Muschel. Trotzdem, so scheint es mir, sind wir in Gefahr. Mutter, rufe ich, doch sie bleibt ruhig. In diesem schwarzen Wasser bewegt sie sich mit Anmut. Ihr Gesicht ist offen, ihre Augen haben einen feuchten Glanz. Sie taucht unter und taucht wieder auf und sagt etwas, das ich nicht verstehe. Einmal hat sie sich ein paar Würfel Schokolade überzogenes Halva auf die Handfläche gelegt und gesagt, »Nimm, mein Lieber, das schmeckt gut.« »Mutter, ich bin doch kein Vogel«, sagte ich. Als sie das hörte, prustete sie vor Lachen und schloss mich in die Arme. Dann kam ein christliches Fest, und die ganze Nacht über wurde im Dorf Vieh geschlachtet. Das Gebrüll zerriss den Himmel. Doch keiner eilte den Tieren zu Hilfe. Ich fragte Mutter, ob man sie retten könne, und sie sagte, es sei dir ein Schicksal. Daran könnten wir nichts ändern. Die ganze Nacht sah ich das Blut über den Himmel fließen, bis es sich am Horizont sammelte. Am nächsten Tag gingen wir nicht an den Bach. Mutter nahm mich mit in die Kirche. Wir liefen auf staubigen Wegen und sahen, wie sich der Morgen klar über den Gärten wölbte. Die Früchte waren schon von den Bäumen gepflückt und nur in den Wipfeln leuchteten wie betrunken noch einige große rote Äpfel. Hin und wieder begegneten wir einem Huhn oder Schaf. Sie erschraken, wenn sie unsere Schritte hörten, und ich freute mich, dass sie dem nächtlichen Blutbad entkommen waren. Was macht man in der Kirche? Nichts, man betet. Wir auch? Nein. Die Kirche war nicht hoch, eher rundlich aus Holzbalken gebaut, und von ihrem Dach ragte ein goldenes Kreuz. Hübsch, sagte Mutter, und wir traten ein. Der Priester trug lange Priestergewänder und stand an einem Pult. Er las aus dem Buch und der Chor antwortete ihm mit Gesang. In dieser Zeremonie lag eine Pracht, die mich ergriff. Mutter ging es anscheinend ähnlich. Ihr Gesicht war angespannt, sie hielt meine Hand. Es tat mir leid, nicht mitsingen zu können, aber ich kannte das Lied nicht, das der Chor und die Betenden angestimmt hatten. Danach hob der Priester in einer langsamen, eindrucksvollen Bewegung das Weihrauchkesselchen und schwenkte den Weihrauch über die Betenden. Angesichts des dicker werdenden Rauchs senkten sie die Köpfe und ich brach in Tränen aus. »Was ist denn passiert, mein Lieber?« fragte Mutter und beugte sich über mich. »Hab keine Angst.« Ich hatte keine Angst. Der Gesang und der Geruch des Weihrauchs hatten mich wohl aufgewühlt. Am nächsten Tag packte Mutter die Sachen und zahlte. Die Vermieterin betrachtete uns gütig und fragte, »Wo geht es hin?« »Nach Hause«, sagte Mutter kühl. Ihr Gesicht verschloss sich. Ich wusste, wenn ich sie jetzt etwas fragen würde, würde sie zwar antworten, aber nur mit einem Wort. Wir hatten noch 2 Stunden Zeit, doch Mutter hatte es eilig, als könne sie nicht schnell genug fortkommen. Am Abend erreichten wir Tschernowitz. Im Bahnhof lärmten die vielen Menschen und die Dampflokomotiven. Wir versuchten uns einen Weg zu bahnen, doch alle Ausgänge waren verstopft. Dieser Anblick erinnerte mich an die Albträume, die ich im Dorf gehabt hatte. Ich klammerte mich an Mutters Hand. Mutter gab nicht auf. Mit aller Kraft versuchte sie, sich aus dem Bahnhofsgebäude zu drängen, vergeblich. Leute, die stärker waren als sie, schubsten uns zur Seite. Schließlich wurden wir aus dem Strom geschoben und an die Wand gedrückt. Wir saßen auf dem Koffer und warteten, bis das Schlimmste vorüber war. Ich sah das Wasser und die Felder, die wir hinter uns gelassen hatten, und Sehnsucht drückte mir den Hals zu. Während wir warteten, erschien plötzlich Vater, gleichsam aus dem Bauch der Erde. Er war gekleidet wie sonst, doch hier sah er ganz anders aus, als wäre er ein Fremder. Sofort nahm er den Koffer und brachte uns durch einen dunklen Ausgang nach draußen. Da wartete eine Pferdedroschke. Vater war wie immer. Er fragte nichts. Als wir vor unserem Hause ankamen, lud er den Koffer ab, trug ihn in die Wohnung und sagte, ich komme morgen, und verschwand. Mutter hatte aus dem Dorf Lebensmittel mitgebracht, und wir setzten uns an den Tisch. Die Bräune lag noch auf unseren Gesichtern, die Frische war schon gewichen. Mutter bemühte sich, Eindrücke aus dem Dorf heraufzuholen, doch ihre Worte klangen hohl. Danach brach sie auf einmal in Tränen aus. Das bittere Weinen entstellte ihr Gesicht. Ich kniete mich auf den Boden und umarmte ihre Beine. Diesmal half meine Liebe nichts. Ihr Weinen wurde nur noch stärker, als zehre es von ihrem verborgenen Schmerzen. Ich war aufgewühlt, konnte nicht einschlafen. Einen Moment dachte ich, Mutter würde aufstehen und sagen, ich packe, wir gehen zurück ins Dorf, in dieser engen Stadt ist für mich kein Platz, alles ist so schmutzig und sinnlos. Doch ich hatte mich geirrt. Es war eine vorübergehende Trauer und langsam gewöhnte sie sich wieder an den alten Ort. In dieser Nacht erzählte mir Mutter von ihrer Kindheit. Sie hatte ihre Eltern jung verloren und war im Waisenhaus groß geworden. Das Waisenhaus lag am Rande der Stadt, nahe einem Fluss zwischen Bäumen. Bis sie 9 war, hatte sie das Heim nicht verlassen. Dann wurde ihre Klasse in die Stadt geführt und da sah sie zum ersten Mal die Synagoge. »Hattest du keine Geschwister?« »Nein. Ich war ein Einzelkind«, sagte sie und lachte ein bisschen verschämt. Mit 12 Jahren arbeitete sie bereits von morgens bis abends als Lehrmädchen in der großen Näherei von Herrn Stein und nachts lernte sie fürs Abitur. Sie bestand es mit mäßigen Noten, doch das Lehrerseminar schloss sie mit Auszeichnung ab. »Erinnerst du dich an deine Mutter?« »Nein. Vor ein paar Jahren konnte ich noch einige ihrer Gesichtszüge sehen, aber jetzt sind sie wie weggewischt. Ich weiß nur, dass sie klein war.« »Und dein Vater war groß?« »Das kann ich nicht sagen. Er ist noch vor meiner Mutter gestorben.« Mutter machte die Augen weit auf, um etwas, das in der Ferne lag, zu erhaschen. Doch es half nichts. Auf meine vielen Fragen antwortete sie, »Ich weiß nicht mehr. Ich erinnere mich nur noch verschwommen.« Ich dagegen habe ein ziemlich klares Bild von der Mutter meiner Mutter und von ihrem Vater. »Tut mir leid. Das ist bei mir alles gelöscht«, sagte Mutter und zuckte mit den Schultern. »Ich werde mich an das Haus im Dorf erinnern, an das Wasser im Bach und an den See«, sagte ich. »Wirst du dich auch an mich erinnern?«, fragte sie plötzlich, um mich zu prüfen. »An dich am allermeisten«, sagte ich und wollte, dass sie staunt. »Woran wirst du dich erinnern?« »Daran, wie du im Wasser geschwommen bist.« »Nur an das Schwimmen?« »Und wie du dich in das große Handtuch gewickelt hast.« »Und woran noch?« »Auch an das Lied, die Nächte im Sommer sind lang und hell.« »Das freut mich.« In dieser Nacht schlief ich sehr tief. Dennoch drängte sich heimlich etwas Helles in meinen Traum. Mutter in einem weißen Nachthemd. Am nächsten Tag kam Vater und nahm mich mit in die Stadt. In den 6 Wochen im Dorf hatte ich sein Gesicht vergessen. Vater ging mit großen Schritten und ich hüpfte neben ihm her und wurde müde. Am Kiosk machten wir Pause und tranken Limonade. Schließlich erreichten wir das Café, in dem Vater gerne saß und Schach spielte. Sein Schweigen war für mich schwer auszuhalten, es tat mir weh. Trotzdem sagte ich, »Vater«, und wollte ihm nahe kommen. »Was ist?« fragte er und schlug die Augen auf, als hätte ich ihn beim Denken gestört. Vater spielte Schach und ich beobachtete ihn. Diesmal redete er, sang etwas vor sich hin und wandte sich seinem Gegner gutmütig zu. »Wo bist du gewesen, Kind?« fragte mich plötzlich Vaters Freund. »Ich war mit Mutter im Dorf.« »Und wie war es dort?« »Sehr schön.« Als Vater meine Antwort hörte, hob er den Kopf und lächelte. Er freute sich, dass ich ihm etwas erzählte, wonach zu fragen er nicht gewagt hatte. »Paul kann das kleine Einmaleins schon sehr gut. Frag ihn doch mal ab«, sagte Vater. 7 mal 7, wie viel ist das?« Ich antwortete. »Du wirst sogar noch besser werden als dein Vater«, sagte der Alte, ohne mich anzuschauen. An diesem Abend gingen wir lange spazieren. Wir waren auch in der Wirtschaft. Vaters Stimmung wurde noch besser, er sang ein Lied und stampfte mit den Füßen. An der Haustür, bevor ich reinging, sagte er noch, er bekomme in der nächsten Woche sein Gehalt und werde mir dann ein paar Stiefel kaufen. Der Abschied von Vater fiel mir leicht, und dennoch vergaß ich ihn nicht so schnell. Ich sah sein Gesicht weiterhin vor mir, auch als ich am Tisch saß und Mutter mich beobachtete. Einmal habe ich zu Mutter gesagt, dass ich Vater gern hätte, und ihre Antwort kam prompt. »Und mich hast du nicht gern?« Seitdem wähle ich meine Worte mit Bedacht. An diesem Abend erzählte mir Mutter, nachdem ich aus dem Haus gegangen sei, habe ein Bote einen Brief gebracht, in dem stehe, sie sei als Lehrerin an der Volksschule in Storozhinets angenommen worden. Waren wir dorthin? Natürlich. Erst später verstand ich, dass sie nicht von einer Reise sprach, sondern von einem richtigen Umzug, von entwurzelt werden, und mich packte eine unerklärliche Angst. In dieser Nacht erzählte mir Mutter lange von Storozhinets, von den schönen Feldern, die das kleine Städtchen umgaben. Da hörte ich zum ersten Mal das Wort Provinzstadt, und es setzte sich in meinem Kopf fest. Am nächsten Nachmittag kam Vater wieder. Die Sonne schien noch und wir machten einen langen Spaziergang am Fluss. Unterwegs trafen wir einen schwarz gekleideten Mann mit einem Koffer. Er sprach Vater an und fragte etwas. Vater antwortete ihm in einer Sprache, die ich nicht verstand. Danach klappte der Mann den Koffer auf und zeigte uns seine Ware. Vater suchte 2 Bleistifte aus und bezahlte. Die beiden unterhielten sich. Genau gesagt, der Mann redete, und es klang wie ein Klagen. Vater sagte, wie es seine Art war, nur ab und zu ein Wort, und der Mann erzählte weiter. Für einen Moment verzerrte sich sein Gesicht, als müsste er gleich weinen, doch das war ein Irrtum. Er begann zu lachen. Und Vater auch. Sein Gesicht öffnete sich für einen Augenblick und ein Lachen sprang aus seinen Augen. Der Mann wurde nicht müde und erzählte immer weiter, und Vater lachte aus vollem Hals. »Wer ist dieser Mann?« fragte ich, als wir uns etwas entfernt hatten. »Ein jüdischer Straßenhändler.« »Was ist ein jüdischer Straßenhändler?« Vater lächelte, als hätte ich ihn in Verlegenheit gebracht. »Ein Straßenhändler, der zum jüdischen Volk gehört.« »Ist das ein großes Volk?« »Nicht so sehr.« »Und Sie tragen alle schwarze Kleider?« »Nein.« Danach gingen wir in die Wirtschaft. Vater trank ein Gläschen, scherzte mit der Kellnerin und machte ihr Komplimente. Die Kellnerin wurde nicht rot. Man sah ihr an, dass sie an Komplimente gewohnt war. Von der Wirtschaft gingen wir direkt nach Hause – und Vater sprach kein Wort mehr. Mutter packt wie im Fieber. Ich weiß nicht, ob sie sich freut. Unsere Wohnung ist sehr klein, aber sie hat ein Fenster zum Park. Nachmittags sitzen dort alte Leute aus dem Altersheim. Ich stehe am Fenster und beobachte sie. Je länger ich sie anschaue, umso mehr spüre ich, dass ihre Gedanken die meinen berühren. Vater kommt nicht. Jeden Nachmittag erwarte ich ihn. Er ist krank, vielleicht ist er auch weggefahren. Dass er nicht kommt, tut mir weh. Genauso wie sein Schweigen. Stundenlang hoffe ich auf ihn. Mutter stopft Kleider und Hausrat in die Koffer. Die beiden Koffer sind schon übervoll, trotzdem macht sie noch weiter. Sie bewegt sich angestrengt, wie im Zorn, als wolle sie etwas zerdrücken. Dann kam ein Kutscher, lud die Koffer auf den Wagen und wir stiegen auf. Es war das erste Mal, dass ich in einem einfachen, offenen Pferdewagen in die Stadt fuhr. Ich hatte den Eindruck, alle schauten mich an. Auch Mutter schien sich zu schämen, denn sie trug einen Hut mit breiter Krempe und eine Sonnenbrille. Am Bahnhof halfen uns Gepäckträger, die Koffer und die Taschen in den Zug zu hieven. Diese Männer waren groß und kräftig. Sie sahen aus wie Menschen einer anderen Art. Mutter bezahlte, doch sie wollten mehr, und Mutter legte noch etwas dazu, ohne zu handeln. Wir saßen in einem Waggon der zweiten Klasse. Mutter sammelte sich wieder. Sie erzählte mir, in der Provinzstadt würden wir in einem großen Haus mit Balkon und Garten leben. Wenn Mutter entspannt ist, erzählt sie ausführlich, und ich sehe die Orte und Menschen dann vor mir. Manchmal haben sie mit Mutters Beschreibungen allerdings kaum Ähnlichkeit, vielleicht weil sie, wenn sie begeistert ist, gerne übertreibt. Aber ich liebe ihre Übertreibungen, sie passen zu ihr. Die Reise verlief ruhig. Es gab zwar Betrunkene, aber sie stritten nicht. Wir aßen unsere Butterbrote, tranken Limonade und betrachteten die vorüberziehenden Landschaften. An einem Bahnhof stiegen wir aus und Mutter kaufte mir ein Eishörnchen. Das rosafarbene Eis schmeckte gut. Es erinnerte mich an ein anderes, das ich mit Vater einmal an einem abgelegenen Ort in der Nähe einer alten Kapelle gegessen hatte. Danach schlief ich ein und sah im Traum schwarze Straßenhändler, so wie jenen, den Vater und ich am Fluss getroffen hatten. Sie standen dicht zusammengedrängt bei einem hohen Baum. Als sie mich bemerkten, wandten sie sich zu mir um und fragten, wie es Vater gehe. Vor lauter Angst erstarrte ich auf der Stelle. Ich wollte davonlaufen, doch meine Beine waren blei. Mit einem Schrecken wachte ich auf. Mutter küsste mich auf die Stirn und massierte mir die Schultern, um mich von dem bösen Traum zu befreien. Immer wenn mich böse Träume heimsuchen, sagt sie, jeder Schlaf birgt einen bösen Traum, aber der ist nur ein Trugbild. Doch was soll ich machen? Meine Träume quälen mich, auch wenn sie schon vorbei sind. Manchmal verfolgen sie mich den ganzen Tag, kommen nachts zurück, und hin und wieder dauert ein böser Traum eine ganze Woche. Während der Fahrt kam ein Mann zur Mutter und fragte sie nach ihrem Namen. Wie sich herausstellte, ein alter Bekannter. Sie hatten im Lehrerseminar zusammen studiert und sich seit Jahren nicht gesehen. Er setzte sich sofort zu uns und die beiden versanken in ein fröhliches Gespräch. Mutter weiß, wie man Leuten Freude macht, doch gerade ihre Offenheit betrübt mich. Wenn sie begeistert erzählt, vergisst sie mich ganz, und ich fühle mich verlassen. Einmal hat sie eine Freundin aus dem Waisenhaus getroffen und sich so gefreut, dass sie mich auf dem Bänkchen im Park vergessen hat. Ich rief Mutter, doch sie hörte mich nicht. Leute kamen und versammelten sich um mich, fragten nach meinem Namen, boten mir Bonbons an. Ich war verzweifelt und rief, »Mutter!« Schließlich kam sie zurück, um mich zu holen. Jetzt sitzt der fremde Mann da und plaudert mit ihr. Sie lachen, sind gut gelaunt und erzählen sich Erinnerungen. Ich beobachte den Mann uns gegenüber und finde keinen einzigen schönen Zug in seinem Gesicht. Er ist sehr klein, glatzköpfig und trägt eine Brille. Doch anscheinend sieht Mutter das nicht. Sie hört ihm zu und beide nennen Namen von Menschen und Städten, die für mich fremd und unheimlich klingen. Ich kann diese Fröhlichkeit nur schwer ertragen. Ich möchte schreien. Hört endlich auf mit dem Geschwätz. Doch natürlich beherrsche ich mich und sage nichts. Schließlich wurde mir schlecht und ich musste mich übergeben. Mutter war sofort da und hielt meine Stirn. Unterdessen machte die Eisenbahn Halt. Wir stiegen aus, Mutter wusch mir das Gesicht, der Fremde verabschiedete sich und wünschte ihr viel Erfolg mit der neuen Stelle. Der Zug fuhr weiter. Ich war froh, dass niemand mehr zwischen uns stand. Vor Freude begann ich zu weinen, und Mutter, die dieses Weinen nicht verstand, fragte: »Was ist los? Tut dir etwas weh?« Sie wusste nicht, dass es das Glück war, das mich weinen ließ. Diesmal hatte Mutter nicht übertrieben. Das neue Haus war groß. Dahinter erstreckte sich ein Park bis zum Wald. »Das habe ich dir doch erzählt«, sagte sie. Und in ihren Augen leuchtete ein Funke von Übermut auf. »Mutter wird bald zu unterrichten beginnen, doch bis dahin haben wir Zeit im Überfluss und gehen spazieren. Storoschinez ist zwar eine kleine Stadt, aber es gibt einige prächtige Geschäfte und ein Café. Hinter den Häusern und Läden liegen die Felder und dort stehen viele Obstbäume. Je weiter wir uns von der Stadt entfernen, umso deutlicher spüre ich, wie mein Leben jetzt voller wird, und Mutters Nähe macht mich froh. »Mutter«, sage ich, und sie drückt fest meine Hand. Nachmittags sitzen wir hinter dem Haus auf der Strohmatte. Der Vermieter kommt sich zu erkundigen, ob alles in Ordnung sei und ob uns auch nichts fehle. Ein kleiner Mann, der mit schwerem Akzent Deutsch spricht, aber er hat ein gutes Gesicht und es sieht so aus, als würden wir keine Probleme mit ihm haben, genauso wenig wie mit unserem Hausbesitzer in Czernowitz. Abends zündet Mutter die große Petroleumlampe an. Die dunkle Küche füllt sich mit Licht. Wir essen nur Obst, Gemüse und Milchprodukte. Fleisch rühren wir nicht an. Man darf keine Tiere töten, hat Mutter einmal gesagt. Seitdem habe ich Angst, den Kühen auf der Weide in die Augen zu schauen. Ich glaube, sie ahnen ihr Schicksal und bitten mich, sie zu retten. Das Abendessen dauert etwa eine Stunde. In Czernowitz kamen andauernd Privatschüler und brachten Unruhe in unsere kleine Wohnung. Abends klagte Mutter über Kopfschmerzen und legte sich mit einem feuchten Tuch auf der Stirn ins Bett. Jetzt klagt sie nicht. Die Schmerzen scheinen von ihr abzulassen. Nach dem Abendessen sitzen wir im Schlafzimmer. Mutter liest mir aus Alice im Wunderland vor. Ich bin von ihrer Gegenwart so überwältigt, dass ich kaum einschlafen kann. Auch als ich schon im Bett liege, reden wir weiter. Mutter spricht von unseren letzten Ferien im Dorf und plötzlich erwachen all die Bilder, die in mir geschlummert haben. Der Bach war weder tief noch reißend. Vielleicht hat er sich mir deshalb so eingeprägt. Ich fürchte, diese klaren Bilder könnten verloren gehen und sage mir immer wieder, sie werden nicht verloren gehen, sie werden nicht verschwinden, sie werden immer bei mir bleiben, so wie Mutter immer bei mir bleiben wird. Doch gerade dieses Aufsagen weckt in mir eine stechende Traurigkeit, die stundenlang in mich einsickert. Manchmal in der Abenddämmerung, wenn wir von draußen zurückkommen und vor der Haustür stehen, steigt sie wieder auf. »Mutter«, sage ich dann. »Was ist denn, mein Lieber? Gehen wir in das Dorf noch einmal zurück?« »Warum fragst du, mein Lieber?« »Ich habe Angst, dass es verschwindet.« »Das Dorf wird nicht verschwinden«, sagt sie und schließt die Tür auf. An eben diesem übervollen Tag entdeckte ich neben unserem ein niedriges Haus, nicht sehr prächtig, mit einem Hof voll bärtiger Männer. »Wer sind diese Leute?« »Juden.« »Was tun die hier?« »Sie sind zum Beten gekommen.« »Die bärtigen Juden machen mir Angst, und jetzt, wo ich sie mir näher anschaue, scheint es mir, als ob sie etwas verbergen würden. Ihre Bewegungen sind hastig, sie reden flüsternd. Ich erzähle Mutter, was ich denke, und sie lacht und sagt, die sind genau wie alle anderen Menschen. Auch ihr Gebet befremdet mich. Mal rufen sie, mal schreien sie. So beten sie eben, meint Mutter. Aber warum schreien sie? Damit Gott sie hört. Bisher verbringen wir die meisten Stunden außerhalb des Hauses, essen im Restaurant zu Mittag, nehmen warme Kleider mit. Manchmal ist es, als seien wir nur für die Ferien hier und würden bald nach Czernowitz zurückfahren. Ab und zu geht ein Mann an uns vorüber, der genauso aussieht wie Vater. Ich lasse Mutters Hand los und renne auf ihn zu, bemerke meinen Irrtum aber sofort. Wenn der Abend klar ist und es nicht regnet, gehen wir die Hauptstraße entlang und biegen dann ab auf die Felder. Sie sind flach und weit. Selbst wenn wir die ganze Nacht lang gingen, wir kämen nicht zum Horizont. Während mir das Leben in der Provinz allmählich zu gefallen begann, erschien Vater. In einem grauen Anzug stand er in der Haustür und sein dunkles Gesicht war mir fremd. »Vater«, rief ich. Sein Gesicht hellte sich auf. Mutter bot ihm eine Tasse Kaffee an, doch er lehnte ab und sagte, »Ich bin gekommen, um Paul zu sehen. Gegen Abend bringe ich ihn zurück.« Merkwürdig. Ich hatte ihn beinahe vergessen. »Wie ist es hier?«, fragte Vater, sobald wir gegangen waren. »Schön«, sagte ich. Wir überquerten die Hauptstraße, streiften durch die kleinen Gassen und gingen schließlich in das Café, in dem ich schon mit Mutter gesessen hatte. Der Nebel verzog sich von seinem Gesicht, und ich sah seine Augen. Sie waren zusammengekniffen, als sei er das Licht hier nicht gewohnt. Ich konnte sein Schweigen nicht länger ertragen und fragte, »Wie war die Fahrt hierher, Vater?« »Ausgezeichnet«, antwortete er, und ich sah ihm an, dass er mir eine Freude machen wollte. In einer der Nächte hatte Mutter mir verraten, dass Vater gemalt habe und in seiner Jugend damit erfolgreich gewesen sei, dann aber mit dem Malen aufgehört habe. Um Geld zu verdienen, gebe er am Gymnasium Zeichenunterricht. Diese Beschäftigung bedrücke ihn und er sei die meiste Zeit des Tages schwermütig. Was ist das? Schwermut, hatte ich wie ein Blinder gefragt, der im Dunkeln tastet. Mutter hatte mir das Wort auf verschiedene Art erklärt, doch das brachte mir keine Klarheit. Später sah ich Vater zwischen zwei Eisenplatten eingeklemmt und spürte einen Schmerz in der Brust. Jetzt sitze ich mit Vater zusammen. Er trinkt eine Tasse Kaffee und raucht eine Zigarette. Ohne Zigarette kann ich ihn mir kaum vorstellen. Manchmal hängt die qualmende Zigarette an seiner Unterlippe. »Nächste Woche beginnt das Schuljahr«, sagt er, »und ich spüre, dass dies schon jetzt auf ihm lastet.« Ich versuche mir vorzustellen, wie er da sitzt und malt. Es fällt mir leichter, ihn zu sehen, wie er ein Bild betrachtet. Wenn er ein Bild betrachtet, bekommt sein Gesicht einen säuerlichen Ausdruck, als habe er einen schlimmen Fehler entdeckt. Vater sitzt neben mir und spricht nicht. Ich sehe in Gedanken die Orte, an die er mich mitgenommen hat, natürlich die Kapellen. Er mochte diese kleinen Tempel, in denen Vorübergehende ein Eckchen zum Beten finden. Einmal hat er mir gesagt, die Ikonen in den Kapellen sind es wirklich wert, gottesfürchtigen Menschen als Bildnis zu dienen. Mutter hatte mir auch noch verraten, dass Vater in den letzten Jahren dem Schnaps verfallen sei und den Großteil seines Gehalts dafür hinauswerfe. Dass Vater durch die Straßen taumelt und wie einer von den Betrunkenen flucht, die wir jeden Samstagabend sehen, kann ich mir nur schwer vorstellen. Danach gingen wir die lange Hauptstraße wieder hinunter. Es war nicht zu übersehen, dass Vater die Provinz nicht mochte. Ich versuchte, ihn auf die Felder zu ziehen, doch abwehrend hob er die Schultern. Wir schlenderten an Häusern und Geschäften entlang. Schließlich kehrten wir in der Wirtschaft ein. Vater trank zwei Gläschen und sagte, »So, das war's.« Wir waren nicht weit von zu Hause. Vater küsste mich auf die Stirn und kam nicht mit hinein. Jetzt hatte ich den Eindruck, dass er ein bisschen gebeugt ging und die langen Arme kraftlos an ihm herunterhingen. Ich wollte rufen, »Vater, wann sehen wir uns wieder?« Doch ich schaffte es nicht, denn schon war er weggegangen. Ich folgte ihm mit meinem Blick. Zuerst ging er mitten auf der Straße, dann ab der Biegung an der Seite, und je mehr sich entfernte, desto deutlicher sah ich, dass er Schutz vor dem starken Abendlicht suchte, das die Straße überflutete. Schließlich bog er in eine dunkle Gasse ab und verschwand. Als ich hereinkam, fragte Mutter, »Wie war's?« »Wir waren spazieren«, antwortete ich. Erst später fühlte ich die Berührung von Vaters Finger. So als halte er mich noch immer an der Hand. Ich versuchte mich zu erinnern, was er gesagt hatte, aber ich wusste es nicht mehr. Seine schweigenden Augen schauten mich noch lange an. Mutter bereitete Plakate für das kommende Schuljahr vor. Ich freute mich, dass sie mich in Ruhe ließ und nichts fragte. Jedes Treffen mit Vater hinterlässt in mir eine Stummheit, als habe er sein Schweigen in mir ausgegossen. Manchmal meine ich, ich sei ihm ähnlich. Doch wenn Mutter mir mit offenem Mund und lachenden Augen die Arme entgegenstreckt, gehe ich sofort in ihrer Freude auf. Ich hatte einen Traum, in dem sich Vater immer weiter von mir entfernte. Er war größer als sonst, überragte die anderen Leute auf der Straße, glich einem Riesen. Sie standen da und betrachteten ihn, als sei er wie ein Wunder aus der Erde emporgewachsen. Auch ich stand in der Ferne und staunte, doch je weiter er ging, desto kleiner wurde er, bis die Leute ihn nicht mehr beachteten und er im Dunkel verschwand. Ich erschrak und wachte auf. An den Traum erinnerte ich mich genau und erzählte ihn Mutter. Sie umarmte mich und sagte, »Das ist ein Traum, der geht vorbei«, und schloss wieder die Augen. Ich spürte eine Fremdheit in ihren Worten, vielleicht, weil sie mich nicht bis zu Ende angehört hatte. Ich betrachtete Mutters schlafendes Gesicht und fragte mich, warum sie nicht merkte, dass ich wach lag. »Mutter«, rief ich. Doch sie antwortete nicht. So ging die Nacht vorüber. Am nächsten Tag kam ein schlankes, ruthenisches Mädchen zu uns, und Mutter sagte, »Das ist Halina. Halina wird auf dich aufpassen und mit dir spielen. Ich fange an zu unterrichten.« Mutter zeigte Halina die Küche und das Schlafzimmer, und sie sagte, »Paul geht gern spazieren. Geh mit ihm durch die Straßen und auf die Felder.« Dann nahm sie ihre Tasche, küsste mich auf die Stirn und verließ das Haus. Ich war schockiert. Ich sah nicht, wie sie wegging. Mutters Sprache ist Deutsch, Halinas Ruthenisch. Halina kann einige deutsche Wörter, sie zählt sie an den Fingern auf und lacht. Ich schaue sie an, und es ist, als sei der nächtliche Traum noch nicht vorbei. Ich bin allein auf der Welt unter Fremden, und die, die auf mich aufpassen soll, spricht eine Sprache, die ich nicht verstehe. »Geh weg«, wollte ich schreien, doch es schnürte mir den Hals zu, und ich begann zu weinen. Vergeblich versuchte Halina, mich zu beruhigen. Sie hüpfte und sprang herum, ahmte Vögel und Frösche nach, doch die in mir angestauten Tränen flossen weiter. Um mich zu verblüffen, kniete sie sich hin und weinte mit mir, doch auch dieser Trick vermochte mein Weinen nicht zu stoppen. Ich stand da und weinte, und ich nahm das ganze Weinen in mich auf. Schließlich war ich so erschöpft, dass ich auf dem Boden einschlief. Als ich aufwachte und Halina sah, entfuhr mir ein Schrei. Das muss sie wohl erschreckt haben, denn sie zerrte mich hinaus auf die Straße. »Bring mich zur Mutter, ich will meine Mutter«, rief ich und stampfte auf. Die fremden Nachbarn versammelten sich um uns und versuchten mich zu beruhigen, doch ich weinte so sehr, dass mich jedes Wort nur noch wütender machte. Da sagten die Leute zu Halina, Es geht wohl nicht anders. Bring ihn zu seiner Mutter in die Schule. Den ganzen Weg lang weinte ich leise. Ich konnte nur verschwommen sehen, nahm aber das zweistöckige Gebäude und den Schulhof mit den lärmenden Kindern trotzdem wahr. Mein Weinen brachte sie zum Lachen, und sie verspotteten mich. Halina schalt sie aus und zerrte mich zur Mutter ins Lehrerzimmer. Als Mutter mich sah, erschrak sie sehr, und ihre Stimme klang, als bekomme sie keine Luft. Das Weinen und die Wut hat mich völlig in ihrer Gewalt. Ich warf mich auf den Boden, lag auf dem Rücken und strampelte. Mutter hockte sich neben mich und sagte, »Ich bin ja da, mein Lieber.« Doch ihre Worte drangen kaum an mein Ohr. Dann stand ich auf und zog sie hinter mir her nach draußen. Mutter wehrte sich nicht und kam mit, zähneknirschend, aber ohne zu schimpfen. Auf dem Heimweg versuchte sie, mich auf andere Gedanken zu bringen, und am Kiosk kaufte sie mir eine Limonade. Halina stand wie gescholten dabei und war bereit, alles zu tun, was man von ihr verlangte. Mutter fragte sie etwas in ihrer Sprache, und Halina zuckte mit den Schultern, als sage sie, »Was hätte ich denn tun sollen?« Halina ging fort, und Mutter und ich traten ins Haus. Mutter setzte sich an den Tisch und sagte nichts. Sie wartete wohl, dass ich zu ihr kam und mich entschuldigte, doch etwas in mir weigerte sich, das zu tun. Dann ging sie Essen machen, und ich saß auf dem Boden. Plötzlich hörte ich sie sagen, »Du musst dich daran gewöhnen.« Gewöhnen. Dieses kalte Wort hatte ich schon mal gehört, doch nun klang es wie die Eiszapfen, die im Winter vom Dach fallen. »Mutter?« »Was?« »Wann kommt Vater wieder?« »Das weiß ich nicht.« Wortlos aßen wir zu Abend. Eine Mauer des Schweigens wuchs zwischen ihr und mir. Gegen Ende der Mahlzeit wollte Mutter mich versöhnen, doch ich spürte, dass sie es nicht wirklich ernst meinte. Vor dem Einschlafen sagte sie, »Ich muss zur Arbeit gehen. Ich habe keine Wahl. Du bist doch schon ein großer, verständiger Junge.« Als ich nicht antwortete, brach sie in Tränen aus. In Czernowitz hatte sie manchmal geweint, wenn Vater das Geld hinausgeworfen hatte oder nicht nach Hause gekommen war. Jetzt war es ein anderes Weinen, bitterer und stechender. Als sage sie, »Jetzt hast du dich mit deinem Vater verbündet, um mir Leid zuzufügen.« Ich wusste nicht, was ich tun sollte, und kniete mich hin. »Mach es mir doch nicht so schwer«, bat sie. »Ich werde es dir nicht schwer machen. Ich bin neu an der Schule und alle schauen auf mich. Ich werde nicht weinen, das verspreche ich dir.« Mutters Gesicht war tränenverstört. Sie wischte sich die Tränen ab und sagte, »Was soll ich denn machen? Ich muss zur Arbeit gehen. Wir haben doch niemanden, der uns den Unterhalt zahlt.« Was sie sagte, klang wie auswendig gelernt. Doch je länger sie redete, desto klarer wurde mir, ich konnte es nicht abwenden, dass das Mädchen am nächsten Tag wiederkam. Um Mutter meine Not nicht zu zeigen und um sie friedlich zu stimmen, sagte ich, »Mach dir keine Sorgen, Mutter, ich werde mit Halina in den Park gehen.« Am nächsten Tag stand ich in der Tür und verabschiedete mich von Mutter. Ich weinte nicht. Den Abschiedsschmerz spürte ich erst später im Schlafzimmer, bei den zerwühlten Betten und den Kleidern, die verstreut herumlagen. Es war ein sonniger Tag. Der Platz hinter dem Haus lag in hellem Licht. Halina und ich gingen hinaus, und Halina zeigte mir sofort ihre Kunststücke. Sie schlug Räder, hüpfte auf den Händen und stieß dabei allerlei Laute aus, krächzte wie ein Rabe. Sie ahmte Schafe und Kühe nach, Frösche und einen Kuckuck. Und wer weiß, was noch alles. Einen Moment lang kam sie mir nicht wie ein Mensch vor, sondern wie ein wundervolles Tier, das alles konnte, was Tiere machen. Flink auf die Bäume klettern, auf allen Vieren kriechen, über Zäune springen und fliegen. Halina wollte mir sofort ihre Kunststücke beibringen, doch ich war nicht so geschickt und bekam nur mit Mühe ab und zu ein Pfeifen heraus. Danach kugelten wir uns auf der Wiese. Halina war leicht und behende. Vergeblich versuchte ich, sie zu fangen. Sie rannte schnell, sprang wie ein Hase. Ich betrachtete sie und wusste, wie sie würde ich das niemals können. So verging der Tag. Der Schmerz, dass Mutter mich allein gelassen hatte, pochte in mir. Doch Halina war so lustig, dass die Zeit verstrich, ohne dass ich es merkte. Als Mutter nach Hause kam, war ich mit Halina ins Murmelspiel vertieft und hörte ihre Schritte nicht. Sofort warf sie ihre Tasche auf den Boden, setzte sich aufs Sofa, legte die Arme auf die Rückenlehne und fragte: »Wie war's?« »Wir haben gespielt.« »Wart ihr nicht spazieren?« »Doch, waren wir auch.« Am nächsten Tag wiederholte Halina ihre Kunststücke. Nach dem zweiten Frühstück gingen wir auf der Hauptstraße spazieren und von dort auf den Markt. Jetzt sah ich die ruthenischen Bäuerinnen aus der Nähe. Sie hatten ihr Gemüse und Obst auf Säcken oder niedrigen Ständen ausgebreitet. Einige Hühner waren an den Füßen zusammengebunden, doch die meisten saßen in Käfigen. Ich sah sie und es tat mir weh. Das war der Morgen. Jetzt zeigt Halina auf etwas und fragt nach dem deutschen Wort. Die Aussprache macht ihr Mühe und ich bringe sie ihr bei. Sie findet alles lustig, lacht dauernd. Mir fällt das Lachen schwer, sogar dann, wenn ich über die Wiese kugle. Mutter kommt müde aus der Schule zurück, ihr Gesicht ist weiß wie Kalk. Sie erzählt mir von den Kindern aus dem Dorf, sagt, dass sie sich beim Lernen schwer tun und den Unterricht stören. Ärger bebt noch auf ihrem Gesicht. Und für einen Moment schließt sie die Augen und lehnt den Kopf an die Stuhllehne. Unser spätes Mittagsmahl essen wir auf dem Balkon. Dort scheint um diese Zeit noch die Sonne. Ich möchte Mutter eine Freude machen, doch ich weiß nicht, womit. Ich erzähle ihr, dass ich auf dem Markt gewesen bin, nicht aber von den zusammengebundenen Hühnern. Ich will sie nicht betrüben. Nachmittags gehen wir nicht aus dem Haus. Mutter liegt auf dem Bett, ein Tuch auf der Stirn. Die Kopfschmerzen, die sie in der Stadt hatte, sind hier noch stärker. Sie liegt da und sagt kein Wort. Als es zu dämmern beginnt, gehe ich hinaus und nähere mich dem Hof, der an unseren angrenzt. Dort versammeln sich die bärtigen Juden. Ich sehe, dass sie nicht nur anders gekleidet sind, sie bewegen sich auch anders. Ich glaube, sie haben ein Geheimnis, das sie von einem Versteck zum nächsten mitnehmen. Erst wenn sie das Geheimnis gut versteckt haben, gehen sie ins Haus und beten. Sie beten laut. Manchmal schreien sie. Ihr Gebet dauert nicht lange, dann stehen sie wieder im Hof zusammen. Das Dunkel legt sich auf ihre Gesichter. Ich würde so gern mit ihnen hineingehen und ihr Geheimnis berühren, aber ich habe Angst. Ich glaube, wenn sie mich anfassen würden, überzöge sich meine Haut mit einem roten Ausschlag, wie im Winter. Ich frage Mutter immer wieder über die bärtigen Juden aus. Sie erklärt mir, sie seien die alten Juden und lebten anders als wir. Es fällt mir schwer, Mutter zu verstehen, und doch verstehe ich wenigstens ein bisschen von dem, was sie sagt. Sie ist so mit der Schule beschäftigt, dass sie sich nicht wirklich für mich interessiert. Bis spät in die Nacht korrigiert sie Hefte und bereitet Plakate vor. Manchmal schläft sie angezogen ein, ohne das Licht ausgemacht zu haben. Eines Tages fasste ich mir ein Herz und ging in den Hof der bärtigen Juden. Sie waren überrascht, umringten mich und fragten nach meinem Namen und wo ich wohne. Ich nannte ihnen meinen Namen und zeigte auf unser Haus. »Das ist ja direkt neben uns«, staunten sie. Einer von ihnen holte ein Bonbon aus seiner Manteltasche und gab es mir. Aus der Nähe betrachtet waren sie gar nicht so klein. Sie sprachen in mehreren Sprachen und mit fremdem Akzent und verschluckten dabei die Silben. Trotzdem verstand ich etwas. »Woher kommst du?« fragte einer. Ich antwortete. »Und wie lange werdet ihr hier wohnen?« »Für immer.« Als sie das hörten, lachten sie, als hätte ich etwas Lustiges gesagt. »Und was macht ihr?« fragte ich und erschrak über meine Frage. »Wir beten.« »Willst du beten?« »Ich weiß nicht wie.« Sie schauten mich an und ich schaute zurück. Nach einer Weile sagte einer, »Kind, geh nach Hause. Deine Mutter macht sich sicher schon Sorgen.« Ich ging zum Zaun, duckte mich, hob das Bein über den Balken und war bereits wieder in unserem Hof. Der war so anders als ihrer. Mir schien, als käme ich aus einer anderen Stadt. Ich erzählte Mutter von meinem Besuch. Sie hob den Blick von ihren Heften und schimpfte nicht. »Das sind Juden?« fragte ich, obwohl ich schon einmal danach gefragt und auch eine Antwort bekommen hatte. »Richtig. Und was ist der Unterschied zwischen den alten und den neuen Juden?« »Die alten Juden glauben an Gott und beten zu ihm.« »Und die neuen Juden glauben nicht an Gott?« »Nein.« Sonst erklärt Mutter immer ausführlich, doch diesmal begnügte sie sich mit einem Wort und wandte sich wieder dem Stapel ihrer Hefte zu. Seit sie angefangen hatte zu unterrichten, war sie müde und zerstreut, und ich merkte, wie ihre Begeisterung nachließ, obwohl sie immer wieder sagte, man müsse auf die Dorfkinder Rücksicht nehmen. Sie hätten ein schwereres Leben als wir. Gestern ist Mutter 29 geworden, und wir haben ihren Geburtstag auf dem Balkon gefeiert, an dem runden Tisch, auf dem eine weiße Tischdecke lag. Mutter war guter Dinge, hob ein Gläschen und rief, »Es lebe das Leben!« Wenn Mutter begeistert ist, strahlt ihre Schönheit, und es tut mir leid, dass sie die meiste Zeit des Tages in der Schule mit den wilden Bauernkindern verbringt und die Kopfschmerzen nicht von ihr ablassen. Um ihr eine Freude zu machen, erzähle ich ihr von Halinas Kunststücken, von ihrem Hüpfen und den Tierstimmen. Mutter hörte zu, sagte aber kein Wort. Für einen Moment dachte ich, was ich sagte, interessiere sie nicht. Das war natürlich ein Irrtum. Sie freute sich über das, was ich ihr erzählte, denn gleich darauf versprach sie mir, wir würden in den Weihnachtsferien in die Karpaten fahren. »Gibt es in den Karpaten Bäche?« »Oh ja, aber die sind im Winter zugefroren. Und was machen wir dort?« »Skifahren.« Das Wort »Ski« hat einen so wundervollen Klang, dass ich mir sofort hohe Berge vorstellte, und ich sah Mutter und mich in Wintermänteln, von Windböen getragen, über den weißen Schnee gleiten. Nach dem Essen gingen wir hinaus. Es war ein angenehmer Abend, noch feucht vom nachmittäglichen Regen, und wir nahmen den Sandweg auf die Felder. Die sind um diese Zeit traurig und grau, und ein dumpfes Blöken steigt aus den Tälern auf. Da sprach Mutter wieder von den überfüllten Klassen, vom Lärm und dem Durcheinander, das auf den Fluren herrscht. Auf der Kastanienallee, die von den Feldern in die Stadt führt, gingen wir dann zurück. Die Kastanienbäume sind schon kahl, ihre großen gelben Blätter liegen zerdrückt auf der Erde, und je länger wir gehen, umso mehr erinnert mich der feuchte Abend an andere Abende. Doch ich weiß weder wann noch wo das war. Seit wir Vater in Czernowitz zurückgelassen haben, ist mein Leben wie zerschnitten. Manchmal ist mir, als ginge ich mit ihm spazieren, als atmete ich sein Schweigen und seinen Zigarettengeruch ein. Plötzlich wurde das Abendlicht rot, und ich sah Vater neben mir stehen. Und nicht nur ihn, sondern auch die Straße, die zur Wirtschaft führt. Die Leute sprechen zu ihm, aber er antwortet nicht. Das Sprechen ist in ihm erstarrt. Erst als die Kellnerin ihm das dritte Gläschen hinstellt, huscht über sein Gesicht ein dünnes Lächeln und er ruft, »Auf das Wohl aller, die hier sitzen, und auf das Wohl der armen Kerle, die den Geschmack von Schnaps gar nicht kennen.« Die Kellnerin lacht laut und fragt, Wo hast du denn diesen Trinkspruch her? Aus dem Herzen. Einen Moment ärgert es mich, dass ich an Mutters Geburtstag an Vater dachte und ich sagte, Mutter, um mich zu entschuldigen. Was ist mein Lieber? Fragte sie sanft. Ich habe dich sehr lieb. Ich dich auch, sagte sie und küsste mich auf den Kopf. Als wir nach Hause kamen, überfielen sie wieder die Kopfschmerzen. Sie lag im Bett und ich saß neben ihr. Wenn sie Kopfschmerzen hat, rede ich nicht. Ich achte auf ihren Atem, sehe das hinten zusammengenommene Haar. Ich betrachtete sie lange und schließlich schlief ich ein. Am nächsten Tag kam Halina in einem bestickten Leinenkleid. Sie hatte schon ein paar Wörter Deutsch gelernt und ich ein paar Wörter Ruthenisch. Es ist nicht einfach für uns, miteinander zu reden. Ich erzählte ihr von Mutters Geburtstag und von unserem Abendspaziergang in der Kastanienallee. Und das beeindruckte sie nicht. Sie interessiert sich für Vögel. Die Vögel haben keine Angst und setzen sich auf ihre Hand, um Körner zu picken. Sie streichelt sie, spricht mit ihnen, setzt sie sich auf die Schulter und sie fliegen nicht gleich wieder weg. Halina, in welcher Sprache sprichst du mit ihnen? Ruthenisch. Und das verstehen sie? Jedes Wort, sagt sie und prustet los. Ihre Augen und Hände sagen mehr als ihr Mund. Viele Dinge kann sie mir mit den Händen erklären. Ihre Bewegungen, die mir zuerst ungewohnt waren, befremden mich nicht mehr. Ich habe auch bemerkt, dass sie um den Hals einen Jesus am Kreuz hängen hat. Den gekreuzigten Jesus habe ich auf meinen Spaziergängen mit Vater in den Kapellen gesehen. Ich habe Vater viel über ihn gefragt und über seine Kreuzigung. Aber Vaters Erklärungen waren ohne Zusammenhang, so dass ich sie kaum verstanden habe. »Was ist das?« fragte ich Halina und zeigte auf das Kreuz. Sie hob die Hand und zeigte mit dem Finger in den Himmel. »Das ist Gott.« »Ach so?« »Es will mir nicht recht in den Kopf, wieso der große Gott sich so klein macht, dass man ihn sich um den Hals hängen kann. Ich würde Halina das gern fragen, aber ich weiß nicht wie und lasse es bleiben.« Etwas später überraschte mich Halina und fragte, »Wie alt bist du eigentlich?« Ich sagte es ihr. »Und warum gehst du nicht in die Schule?« »Ich habe Asthma.« »Was ist Asthma?« Ich erklärte ihr auch das. »Du Armer.« »Ich bin nicht arm«, wollte ich einwenden. »Wie lange bist du denn schon krank?« »Von klein an.« »Auch jetzt noch?« »Jetzt atme ich frei wie ein Vogel«, sagte ich, um Eindruck zu machen. Meine Krankheit ist ein Geheimnis von Vater und mir. Als ich klein war, stellte ein Arzt fest, dass ich Asthma hatte. Vater hielt sich an diesen Befund und ließ mich vom Schulbesuch befreien. Mutter war dagegen, doch Vater kam als Sieger vom Schulamt zurück. Ich habe Paul aus dem Sklavenhaus befreit. Damals war ich 6. Vieles habe ich vergessen, aber nicht, wie Vater aussah, als er vom Schulamt zurückkam. Als habe er mich nicht nur von der Schule befreit, sondern auch von allen anderen Übeln, die mich im Leben noch erwarteten.